WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 9. Juni 68. Der Todestag des römischen Kaisers Nero. »1950 Jahre sind vergangen, seit sie ihn in den Selbstmord getrieben haben.« »Nero, Claudius, Cäsar, Augustus, Germanicus.« »Zeit, den Rufmord zu beenden, das Bild neu zu zeichnen.« »Beginnen wir mit einer Äußerlichkeit.« »Sueton überliefert explizit, Nero war blond.« »Der Archäologe Markus Reuter. Er erforscht seit Jahrzehnten das Leben Neros und hat Belege dafür, dass dieser Kaiser nicht in eine Reihe gehören dürfte mit Hitler und Pol Pot.« Es gibt sehr schöne archäologische Hinweise, die bisher in der Nero-Forschung keine Rolle gespielt haben, die aber zeigen, wie beliebt Nero bis zum Schluss gewesen sein muss. Und das ist die Stadt Pompeji, die 10 Jahre nach Neros Tod verschüttet worden ist. Da fanden sich an den Hauswänden über 80 Graffiti, also Kritzeleien einfacher Leute, die Nero erwähnen. Und zwar durchweg Nero feiern. Und von seinem Nachfolger, Kaiser Vespasian, der immerhin auch 9 Jahre regiert hat, da finden sich nur 2 Graffiti. Vielleicht gehört Nero eher in eine Reihe mit einem anderen Regenten. Ich stelle mir so ein bisschen vor wie Ludwig II. Von Bayern, der Märchenkönig. Da glaube ich, so gewisse Seelenverwandtschaften erkennen zu können zwischen den beiden. Beide haben gerne gebaut. Beide haben die Staatskasse ruiniert. Beide begeisterten sich für Theater, für Musik. Was bei dem Märchenkönig in Bayern, bei Reuth und Wagner waren bei Nero seine eigenen Auftritte. Aber beide haben sich der reellen Politik verweigert. Und wenn ich so eine Bilanz ziehen darf, muss ich eigentlich sagen, Nero war eher ein armer Mensch. Im Leben verkannt, nach seinem Tod verfemt, systematisch, zuerst von seinen politischen Gegnern. Der Senat in Rom beschließt mit dem Todesurteil im Juni 68, die Erinnerung an Nero auszulöschen. Die Damnatio Memoriae, die Verdammung des Andenkens. Die bis heute wirkt, sogar der düsterste Rap feiert ihn noch als Finsterling. Nero, Nero. Wir haben lange gerätselt, gibt es noch eine andere Figur, der Ähnliches passiert, die ähnliche Mutationen durchmacht. Aber in der Dimension wie Nero ist uns kein anderer eingefallen. Nero. Schon im 4. Jahrhundert geht das Wort: Nero ist der Antichrist, der wiederkehren wird am Ende aller Tage. Seine Spur findet sich sogar in der Bibel, im Buch der Offenbarung, Kapitel 13. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschenzahl. Und seine Zahl ist 666. Gematrie ist gefragt, die Kunst, hebräische Buchstaben in Zahlen zu übersetzen. Auch den Namen des Kaisers Nero. Neron Caesar. Nun, 50. Hier wird ein Mensch, der hart an der Grenze zur Verrücktheit ist, der menschlich tief problematisch ist, der Verwandte ermordet, der wird zum Urheber aller Schrecklichkeiten. Der Kirchenhistoriker Christoph Markschies. Da hört man schon, wenn man das so erzählt, die Stilisierung im Hintergrund. In Summe 666. Das Bild vom blutrünstigen Tyrannen mit schwerem Dachschaden ist das Gemeinschaftswerk religiöser Eiferer und dreier Chronisten. Allen voran Publius Cornelius Tacitus. Ein Senator, der sich nie abfinden wollte mit der Alleinherrschaft der römischen Kaiser. Nero hat sich den Hass aller Senatoren zugezogen. Mit seinen Plänen für eine Steuerreform, die vor allem Großgrundbesitzer belastet. Später mit seiner Sozialpolitik zugunsten des Volkes. Tacitus verdanken wir Horrormeldungen über Morde, die Nero begangen haben soll. Den ersten mit 17 Jahren, um seinen Konkurrenten um die Thronfolge loszuwerden, Britannicus. Schon bei der Ermordung des Britannicus, seines Halbbruders, gehen die Meinungen auseinander, ob Britannicus an einem epileptischen Anfall gestorben ist. Oder vielleicht an einer Pilzvergiftung. 10 Jahre später stirbt Neros zweite Frau, Poppaea Sabina, schwanger. Nero hat sie angeblich in den Unterleib getreten, in Rage. Poppaea, für die er doch seine erste Frau aus dem Weg geräumt hatte im Jahr 62, Octavia. Auch bei seinen beiden Ehefrauen gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen, gerade der berühmte Tritt in den Unterleib, ob das überhaupt so passiert ist oder ob die Dame infolge einer Fehlgeburt verstorben ist. Schwer zu sagen, fast 2000 Jahre danach. Bleibt noch das Bild von Nero als Muttermörder. Der einzige Mord aus dem näheren Umfeld seiner Person, der wirklich von allen Fachleuten zweifelsfrei anerkannt wird, ist der Mord an seiner Mutter. Agrippina, klug und hübsch, die starke Frau hinter Nero. Tochter einer der mächtigsten Familien Roms, geboren übrigens in Köln. Die nur ein Ziel hat im Leben, Kaiserin Mutter zu sein, die sich dafür den amtierenden Kaiser angelt, Claudius, obwohl sie ja schon ein Kind mitbringt, Nero. Und die anscheinend diesen Claudius aus dem Weg räumt mit einem Giftanschlag, um Platz zu schaffen für Nero als Thronfolger. Agrippina kontrolliert jeden Schritt ihres Sohnes, damit er nie vergisst, wer ihn zum mächtigsten Mann der Welt gemacht hat, mit nicht einmal 17 Jahren. Nero hat ja nie nach dem Thron geschwebt, seine Mutter hat ihn dorthin geschoben, die sehr ehrgeizig war. Sie hindert ihn daran, seiner Leidenschaft zu folgen, Schauspieler zu werden oder Sänger oder wenigstens Rennfahrer mit dem Pferdegespann, umjubelt von Tausenden in der Arena. Im 5. Jahr seiner Herrschaft lässt Nero sie erstechen. Jedem, der das miterlebt hat, wie sehr er von seiner Mutter gezogen, manipuliert, bedrückt wurde, dem musste klar sein, dass das nicht gut gehen konnte. Nero ist jetzt knapp 22 und ein wahrer Prinzeps, ein römischer Kaiser. Es gibt keinen einzigen römischen Kaiser, an dessen Händen nicht Blut klebt. Aus reinem Machterhalt, das muss man sich immer vergegenwärtigen. Das diente wirklich der Sicherheit des eigenen Lebens, der eigenen Macht. Die besten Jahre seiner Regentschaft liegen jetzt schon hinter ihm. 5 Jahre ohne große Kriege. Was man ihm vorwerfen kann, er besucht eigentlich seit seiner Regierung nie die Legionen, er besucht nie die Provinzen, er bleibt in Italien, er fährt einmal nach Griechenland, um dort an den Spielen teilzunehmen, aber er sucht nicht den Kontakt zum Militär. Und er wird am Ende daran scheitern, nicht an seiner Exzentrik, nicht an seinen Exzessen, schon gar nicht am Willen des Volkes. Nero ist beliebt bei den Bürgern eines Reiches, das von Britannien bis Kleinasien reicht. In der Spätzeit Neros kommt in Südfrankreich, im damaligen Gallien, die Sitte auf kleine Klappspiegel, das sind so runde Döschen, auf der Außenseite mit einer Nero-Münze zu verzieren. Dieses Phänomen finden wir eigentlich in ganz Mitteleuropa in Frauengräbern. Die Damen, die diese Nero-Klappspiegel hatten und die sie dann irgendwann noch in ihr Grab mitbekommen haben, die haben das durchaus freiwillig getan, Nero im Beauty-Case zu tragen. Dieses Phänomen kennen wir aber nur von Nero. He spears! Be still, ye hurtling stars! Open wide vaulted skies above! Der Kaiser im Kino, 1951. Quo Vadis mit Peter Ustinov als Nero, der zur Lyra greift, während vor seinen Augen Rom niederbrennt. Wahr ist, tatsächlich brennen im drückenden Juli des Jahres 64 mehrere Stadtbezirke. Wahr ist aber auch, als das Feuer ausbricht, ist Nero gar nicht in der Stadt. Er ist an der Küste, um der Sommerhitze zu entgehen. Jetzt braucht das Volk einen Krisenmanager, einen Anführer. Aber Nero ist sicherlich kein guter Regent, das war seine Sache ganz gewiss nicht. Ein Mensch, der mit der Machtfülle nie zurechtgekommen ist. Er verspielt viel Vertrauen in diesen Tagen. Das Gerücht geht, er hätte die Stadt heiß saniert, um Platz zu haben für einen neuen Protzpalast, das Goldene Haus mit 80 Hektar Grund. Nero präsentiert andere Schuldige für die Brandkatastrophe, die junge Sekte der Christen. Dankbare Opfer, hatten doch einige von ihnen gepredigt, das gigantische Feuer sei die Strafe ihres Gottes. Nero lässt Hunderte von ihnen bestrafen, nach geltendem Recht. Auf Brandstiftung steht Tod durch Verbrennen. Wieder eines der Spektakel, für die ihn das Volk liebt. In der Tat waren es sehr brutale Zeiten. Aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbar, dass man sich solche brutalen Szenen auch in Mosaiken in sein Esszimmer legte oder auf Speiseschüsseln auch Hinrichtungen von Verbrechern hatte. Oder wir haben Keramikschüsseln, Speiseschüsseln, wo an den Pfahl gebundene Verbrecher von wilden Tieren zerfleischt werden. Nero hält das Volk bei Laune mit Brot und Spielen und lenkt damit ab von den massiven Problemen, die er inzwischen hat. Das können wir ganz konkret nachweisen, dass Nero den Staat an den Rand des Ruins gebracht hat. Er musste nachher eine Münzreform durchführen und die Goldmünzen wurden schlechter oder kleiner ausgeprägt. Der Bau seines neuen Palastes hat Unsummen verschlungen. Wie gesagt, das können wir wirklich in der Münzprägung nachvollziehen, dass der Staat da massiv in die Schräglage geraten ist. Aber Nero folgt weiter seinen Träumen. Im Jahr 67 seinem Lebenstraum. Er reist nach Griechenland in die römische Provinz, deren Kultur er so verehrt. Und provoziert damit seine politischen Gegner im Senat nur noch mehr. Sie erkennen, dass Nero eine absolutistische Monarchie anstrebt, nach griechischem Vorbild. Und sie halten seine Eskapaden für unwürdig. Denn er will mitmachen bei den panhellenischen Spielen. Das Pikante eigentlich war, dass diese Wettbewerbe normalerweise zu ganz unterschiedlichen Jahren stattfanden. Und die mussten dann alle auf dieses eine Jahr verlegt werden, damit Nero an allen teilnehmen konnte. Da ging es um ganz unterschiedliche Sachen, von Speerwerfen über Wagenrennen, Diskus bis eben hin zu Gesang. Der Archäologe Markus Reuter, Leiter des Rheinischen Landesmuseums in Trier. Nero wollte in allem der Erste sein, der Beste sein. Auch wenn für jeden ersichtlich war, da sind Bewerber mit am Start, die viel, viel besser sind als er. Nero hat sich dann wie ein Kind gefreut, wenn er gewonnen hat. Und er hat auch seine über 1600 goldenen Siegesgrenze bei der Rückkehr nach Rom ganz stolz vorgeführt. Es war natürlich eine lächerliche Posse, so hat es auch der Senat empfunden. Aber das zeigt dann auch wieder eine von Neros Schwächen. Nero war ein unglaublich eitler Mensch. In diesen Tagen wird sich rächen, dass der Kaiser seine Prioritäten falsch gesetzt hat. Das Reich braucht jetzt keinen Popstar, es bräuchte einen Prinzeps. In Gallien hat einer seiner Statthalter zur Revolte aufgerufen gegen Nero. Es rumort in mehreren Provinzen. Teile des Militärs sind bereit zum Putsch. Neros Getreue halten zunächst dagegen. Die Mainzer Legionen marschieren sofort los und schlagen den Aufstand nieder. Sie gewinnen die Schlacht. Ein energischer Kaiser wäre sofort von Rom aufgebrochen, hätte sich an die Spitze der Truppen gestellt. Nero tut es nicht. Er bleibt in seinem Palast, übt weiter Gesang. Das dürfte sich ja rumgesprochen haben. Der Kaiser Nero scheitert am Künstler Nero. Er hat die Kontrolle verloren über die Provinzen im Westen. Im April lässt sich der Statthalter der Provinz Tarraconensis zum Kaiser ausrufen. Lucius Galba. Der Senat in Rom bestätigt ihn am 9. Juni 68 im Amt und erklärt Nero am selben Tag zum Staatsfeind. Der flieht aufs Land. Ein Eilbote überbringt das Urteil. Tod durch Auspeitschen. Er hätte das Ruder durchaus, glaube ich, noch rumreißen können, aber da erweist er sich wirklich als unfähiger Regent. Und als er dann erkennt, was für gravierende Fehler er begangen hat, dann ist es wirklich schon zu spät. Und insofern hat Nero seinen Untergang selbst besiegelt. Sein Sekretär Epaphroditus hilft ihm, sich den Dolch in die Kehle zu stechen. Keine 31 Jahre währt sein Leben, keine 14 Jahre seine Regentschaft. Seine Spuren überdauern 1950 Jahre, auch bei uns. Zwei Monumente in Deutschland, die sehr bildlich für das Schicksal Neros unmittelbar nach seinem Tod stehen und die man auch beide besichtigen kann. Die Neronische Säule in Mainz und die Nero-Bauinschrift in Köln. Beide belegen die Damnatio Memoriae, die Verdammung seines Andenkens. Die Jupitersäule in Mainz mit Neros Namen landet in der Erde, in 2000 Einzelstücke zerschlagen. Ganz anders ist man mit dieser Bauinschrift in Köln, ein Block von fast 2 Metern Länge, richtig schwer, verfahren. Der war offenbar in einem größeren Gebäude angebracht und beim Eingang, man hat den Namen Neros nicht ausgemeißelt, wie man das an vielen anderen Orten getan hat, sondern man hat die gesamte Inschrift abgenommen und hat sie dann in einer Abwasserleitung verbaut. Und zwar so, dass die Abwässer direkt über Neros Namen drüber geflossen sind. Und so bleibt von Nero vor allem der Eindruck, er war der falsche Mann am falschen Ort. Es bleibt ein widersprüchliches Bild. Es bleiben viele Fragen, aber wir können mit Sicherheit sagen, dieses negative Bild, da sind wir dann wieder bei Peter Ustinov, das stimmt so mit Sicherheit nicht. Im Zeitzeichen erinnerte Uwe Schulz an den römischen Kaiser Nero, der heute vor 1950 Jahren gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den Kaufmann und Bankier Anton Fugger.